1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist heute unsere letzte Sendung vor unserer Osterpause und die ist eine Freitagssendung, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und meine ersten Anrufer sind gleich zwei, nämlich Lisa und Chris, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich spreche zuerst mit Chris. Genau. Ja. Musst du den Telefonhörer hin und her geben oder können wir zu dritt sprechen? Ich kann versuchen, Lautsprecher anzumachen. Nee, dann lieber so. Lautsprecher ist kompliziert. Machen wir es lieber ja. So. Ja. Hm? Alles klar. Chris, du hast angerufen. Ihr habt angerufen. Warum? Genau. Und zwar geht es darum, dass meine Freundin eine schwere Lichtkrankheit hat. Die hat sie jetzt, seitdem sie 2 ist. Und ja, und sie würde gerne dann halt darüber sprechen, dass es ihr vielleicht ein bisschen besser geht, weil sie hat jetzt im Moment seit knapp 3 Monaten hat sie einen Schub, also einen Schmerzschub, ja, und bekommt die Schmerzen einfach gar nicht mehr weg. Was heißt denn genau Lichtkrankheit? Und zwar, wenn sie unters Licht geht oder in die Sonne rein, dann fängt ihre Haut an zu schmerzen. Es fühlt sich an, als ob jemand ihr versucht, Nadeln in die Haut zu schieben und als ob jemand von innen versucht, sie mit einem Bunsenbrenner zu verbrennen. Verstehe, also eine Art Lichtallergie. Genau, aber halt, sie hat das zu 98% allerdings. Das heißt, sie kann eigentlich quasi gar nicht. Das heißt, sie kann nicht ins Sonnenlicht und sie kann auch nicht, das wäre für sie jetzt ganz schlimm, wie ich jetzt sitze im Scheinwerferlicht, im Studio, wäre für sie ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es im Studio aussieht, aber ein bisschen Licht geht, wenn sie in einer dunklen Ecke dann sitzt. Mhm. Aber wenn sie direkt unterm Licht sitzt und unter so richtig hellen Licht, dann geht gar nichts mehr. Bei uns ist es teilweise so, dass wir abends hier gar kein Licht anmachen können, weil sie halt dann diese Schmerzen bekommt, ne? Ja. Und dann sitzt sie auch mit einem Kühlakku und versucht sich zu kühlen, damit die Schmerzen weggehen und das bekommt sie dann am ganzen Körper. Also deine Freundin Lisa sitzt neben dir? Ja, die steht neben mir. Die steht neben dir. Und die Lisa würde auch gerne mit mir ein paar Worte reden. Oder ich würde sehr gerne mit dir reden. Ist das möglich? Ja, natürlich. Ja. Ich gebe meinen weiter. Gib sie mir nochmal und wir unterhalten uns gleich weiter, Chris. Okay, ciao. Hallo Lisa. Hallo? Hallo Lisa. Hallo. Jetzt habe ich ja gerade schon gehört, dass du eine sehr schwere Erkrankung hast und von Kindesbeinen an, von deinem 2. Lebensjahr an. Ja, das stimmt. Kannst du dich erinnern, wie das damals anfing? Ja, also ich kann nur sagen, dass meine Eltern oder meine Oma mir früher einmal gesagt hat, dass ich schreiend in der Sonne saß und dass sie mich dann eben ins Dunkel bringen mussten. Ist das schreiend, dass das kleine Mädchen schreiend in der Sonne saß? Mhm. Ja, weil ich so starke Schmerzen hatte wegen der Sonne eben. Mhm. Wann ist das dann diagnostiziert worden bei dir? In welchem Alter? Leider erst mit 14. Erst mit 14? Aber wie bist du denn dann vorher, also von 2 bis 14, dann mit dieser Krankheit umgegangen? Ja, also viele Ärzte hatten eben nur auf Sonnenallergie getippt und haben mir alles Mögliche an Schmerzmitteln gegeben. Und an Cremes, an selbst angemischten Cremes und sowas. Und ja, das habe ich dann ausprobiert, aber dann immer ungefähr nach einem Jahr war ich dagegen immun und musste was Neues ausprobieren. Ach so, das hat dich dann immerhin ein Jahr hat dich das dann gerettet und das funktionierte ein Jahr. Ja. Wann hast du denn gemerkt oder wie hast du gemerkt, dass dir nicht nur die Sonne wehtut, sondern eben auch ganz normales Licht in der Wohnung? Das kann ich eigentlich gar nicht mehr so sagen. Also das fing dann irgendwann an und das ging dann auch einfach nicht mehr weg. Also es war vorher ja nur irgendwie so, wenn ich in die Sonne gegangen bin, dann habe ich zu Hause auch noch das Licht und in der Schule das Licht, das habe ich noch ausgehalten. Das heißt, diese Krankheit hat sich wirklich verschlimmert und immer mehr intensiviert. Ja, also es gibt viele Leute, die haben das nur zu 50%, aber ich habe leider fast 100% und das ist... So, und jetzt ist das so dramatisch, dass du fast gar kein Licht ertragen kannst? Ja, das stimmt. Wie lebst du so den ganzen Tag? Ja, mit Kerzenlicht oder eben mit gar keinem Licht bei uns in der Wohnung. Wie dunkelst du denn deine Wohnung? Wohnst du alleine oder mit deinem Freund zusammen? Mit meinem Freund zusammen. Wie machst du das, dass es dann bei einem schönen, hellen Sommertag alles dunkel ist in der Wohnung? Wir hängen Decken vors Fenster. Da schimmert es dann ja auch noch so ein bisschen durch. Ja, also wir machen die Decken machen wir doppelt, ach so, damit überhaupt nichts durchkommt. Mhm. Das heißt, du kannst auch gar nicht zur Schule gehen oder arbeiten oder oder studieren? Also arbeiten im Moment überhaupt nicht. Und ich gehe zur Abendschule, aber selbst da habe ich ziemlich starke Schmerzen, sodass ich auch eigentlich nach Hause geschickt werde. Genau, wenn man in der Abendschule sitzt, ist das ja in der Regel ein mit Neonlicht erleuchteter Raum. Ja, das stimmt. Und was passiert dann mit dir, wenn du da ein paar Stunden in diesem Neonraum sitzt? Also ich habe da eine gute Schule erwischt, die kümmern sich um mich und die machen zur Hälfte in der Klasse das Licht aus. Ach, da sitzt du ganz hinten so im schummrigen Ecke, in der schummrigen Ecke und vorne ist dann richtiges Licht. Ja, schon. Ich stelle mir das ungeheuer belastend vor. Du bist eine junge Frau von 20 Jahren. Ja. Mit einer solch derartigen Krankheit umzugehen, wie verkraftest du das? Ja, also man muss irgendwie lernen, damit umzugehen. Also es ist schon schwer, vor allen Dingen im Moment. Aber man muss gucken, dass man damit klarkommt. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn? Also es gibt so ein neues Medikament, was zugelassen werden soll. Das ist so groß wie ein Reiskorn und das soll ich bekommen. Wie ist das? Das ist so groß wie? So groß wie ein Reiskorn und das wird unter die Haut gesetzt. Ach. Und das soll helfen? Das soll helfen, aber das ist noch nicht in Deutschland zugelassen. Aber zumindest ist es ein Hoffnungsschimmer. Ja, aber ich warte schon auch 3 Jahre drauf. Weißt du denn, ob wie die Erfahrungen mit diesem Medikament im Ausland sind? Also es waren schon viele Studien und den Leuten ging es dann, die konnten 1-2 Stunden in die Sonne. Und was würde das für dich bedeuten, wenn du 1-2 Stunden am Tag in die Sonne könntest? Das würde mir viel bedeuten. Hast du Sehnsucht nach Licht und Sonne? Ja, teilweise schon. Und vor allen Dingen mit meinen Freunden mal rauszugehen an See oder sowas, das kann ich ja auch nicht. Mhm. Genau. Du lebst ja sehr isoliert und sehr zurückgezogen. Ja. Du kannst ja auch nicht mehr in die Disco gehen, da ist ja auch Licht und Scheinwerfer und der Blitz ist und so weiter. Also das habe ich vor ein paar Monaten, habe ich das noch hingekriegt, aber als das dann so richtig verschlimmert wurde, jetzt geht gar nichts mehr. Mhm. Vielleicht beschreibst du nochmal genau, was mit dir passiert. Nehmen wir mal den Extremfall. Du würdest jetzt, wenn es hoffentlich bald mal heller wird und sonniger draußen, oder sagen wir hoffentlich bald, du würdest mal eine halbe Stunde in die Frühlingssonne gehen. Was würde dann passieren? Also meine Haut würde anschwellen und ich würde starke Schmerzen bekommen. Das fühlt sich dann an, als wenn ich von innen verbrenne oder als wenn mich so ein Bunsenbrenner verbrennt. Würdest du auch Schmerzen bekommen, wenn du komplett angezogen wärst? Ich bin immer komplett angezogen. Ich bin komplett dick angezogen sogar, wenn ich nach draußen gehe. Aber dann erreicht die Sonne doch eigentlich gar nicht deine Haut. Wie kommt denn das dann? Also das verstärkt, also die Wärme verstärkt diese Lichtallergie. Mhm. Und wie sieht das also im Gesicht dann aus? Also das Gesicht, wenn du das Gesicht nicht bedeckst? Wenn ich das Gesicht nicht verdecke oder zum Beispiel keine Cappy oder so aufsetze, dann schwillt das an und wird dann ziemlich rot oder verbrennt. Sogar bei einigen Leuten war das schon so. Also kann man das wirklich vergleichen auch mit einem schlimmen Sonnenbrand? Schlimmer noch. Und das hält dann, das reguliert sich dann auch nicht gleich wieder, wenn man in die Wohnung kommt, ins Dunkle. Wie lange hält das denn an? Ja, so. Also bei mir war es schon über Wochen hinweg. Ach du lieber Gott. Bei mir ist es jetzt über Monate hinweg und dabei war ich nur 2 Minuten unterm Licht bei uns in der Schule. Weiß man eigentlich die Ursachen, warum diese Krankheit entsteht? Das ist sowas wie so ein Gendefekt. Ach so. Das wird dann vererbt. Also einer von den Eltern hat das erforschte Gen, einer das unerforschte Gen und. Ah ja, verstehe. Also es haben eigentlich alle in sich, bloß nicht bei jedem bricht es aus. Mhm. Lisa, gib mir doch bitte nochmal deinen Freund, den Chris, und wir reden gleich nochmal ein paar Worte, nachdem ich mit Chris gesprochen habe. Okay, alles klar. Mhm. Ja, hi. Ja, Chris, das ist ja wirklich eine sehr schwere Situation, finde ich, mit Lisa. Und das tut mir sehr leid, dass sie so eine merkwürdige und komplizierte Erkrankung hat. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen. Wie ist denn das für dich? Du lebst ja nun auch dann in einer eigentlich komplett anderen Welt als ein anderer 20-Jähriger in deinem Alter. Ein anderer junger Mann. Stimmt schon. Wie ich damals damit umgegangen bin und jetzt damit umgehe, das ist so, ich habe Lisa kennengelernt vor 2 Jahren und wusste damals nichts von ihrer Krankheit, bis ich sie dann oft drauf angesprochen habe, warum sie denn immer eine Käppi auf hat und ihre Hand dick eingepackt ist, damit da keine Sonnenstrahlen rankommen. Mhm. Da hat sie mir das gesagt und es war klar die erste Zeit richtig schwer für mich, aber ich meine, nachher gewöhnt man sich daran. Aber wie sie es gerade beschrieben hat, eure Wohnung ist komplett verdunkelt den ganzen Tag über. Genau. Und das heißt, du lebst dann ja auch immer quasi mit ihr im Dunkeln. Ja, aber ich muss dazu sagen, da hat Lisa Glück gehabt, weil ich bin auch eher der dunkle Typ. Also nicht, dass ich jetzt die Krankheit habe, aber ich lebe auch lieber im Dunkeln als im Hellen. Beschreib doch mal, wie das jetzt gerade bei euch da im Zimmer aussieht. Jetzt sieht es so aus, dass wir eine Lampe anhaben, eine ganz dunkle, die ein bisschen Licht abgibt, die halt, wo die Strahlen nicht so durchkommen. Dann haben wir jetzt sonst überhaupt gar kein Licht an. Es ist alles komplett dunkel bei uns. Und dann ist es so, dass wir immer noch die Decke vorm Fenster haben, weil draußen ein Lichtstrahler steht, der von der Straße aus in die Wohnung scheint. Selbst das macht etwas aus, also so eine Straßenlampe oder irgendwas. Genau. Und das sind ja hauptsächlich die Strahlen, die ihr da so wehtun und deswegen, die gehen auch durch ihr Fenster durch. Und deswegen müssen wir das halt abgedunkelt lassen, damit sie keine Schmerzen bekommt. Aber trotzdem, welche Auswirkungen hat das auf eine Beziehung, so eine Erkrankung? Es ist schon schwer, also es ist schwer. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich bis dieses Reiskörnchen da hier zugelassen wurde, niemals was mit ihr machen kann, draußen oder sonst irgendwas. Kein Strandurlaub, kein gar nichts. Nicht über eine sie selbst war auch noch nie im Freibad, noch nie. Klar, es ist schwer, aber ich meine, ich habe es gewusst, ich habe mich darauf eingelassen und ich liebe sie ja auch und deswegen muss ich damit eigentlich klarkommen. Finde ich eine tolle Einstellung, Chris. Finde ich ganz toll, wenn man dann auch dann so zu seiner Freundin steht, auch wenn es da auch Komplikationen gibt. Finde ich wirklich sehr gut. Schön, dass wir beide gesprochen haben. Und jetzt gibst du mir bitte nochmal die Lisa und von dir verabschiede ich mich schon mal. Okay, danke. Ne? Tschüss, Chris. Ciao. Hallo? Ja, Lisa, der Chris sagte gerade, du warst noch nie im Freibad. Nein, also ich war wohl früher, als ich ganz klein war, im Freibad, aber das... Warst du denn schon mal in Italien, in Spanien, in Griechenland? Ich war noch nie im Urlaub. Das geht absolut nicht. Weißt du, wo du hin in Urlaub fahren könntest? Das mache ich im Winter auch manchmal. Du könntest hoch nach Nordskandinavien fahren. Da scheint keine Sonne. Da ist es immer dunkel, 24 Stunden. Ja, dazu fehlt mir das Geld. Ja, gut, aber das wäre natürlich dann so ein Tipp. Also Lisa, ich finde, dass du da sehr tapfer mit umgehst, mit dieser Sache. Du bist in der Abendschule im Moment. Was ist so dein Ziel? Was wirst du erstmal mit der Schule, was möchtest du da erreichen? Also ich möchte jetzt den Realschulabschluss machen. Da möchte ich gerne Abitur machen und dann möchte ich gerne Medizin studieren. Ah, das ist natürlich eine gute Voraussetzung, wenn man selbst schon mal sowas richtig Heftiges erlebt hat, dann in die Medizin zu gehen. Ja, weil ich möchte das besser machen als die Ärzte, die bei mir schon so einiges verfuscht haben. Was war das Schlimmste, was man mit dir verfuscht hat? Also mit mir wurden schon verschiedene Lichttestungen gemacht und ich wurde verschiedenen Lichtarten ausgesetzt. Das heißt blaues Licht, rotes Licht, alles Mögliche eben. Und ich bin auf alles angesprungen und ich saß sogar eine Woche lang im Rollstuhl, weil ich nicht aufstehen kann, weil die mir so eine Salbe gegeben haben, die meinen Arm eigentlich betäuben sollte, die aber meine Beine betäubt hat. Das heißt, die haben mit dir experimentiert, kann man sagen. Ja. Gibt es eigentlich, weißt du das, du wirst dich wahrscheinlich schlau gemacht haben, gibt es viele Menschen in Deutschland, die diese Erkrankung so haben, wie du sie hast? 4 von 100 oder so. 4 von 100, doch so viele. Das ist ja eine ganze Menge. 4 von 100 ist viel. Ja. Mensch, Lisa, dann wünsche ich dir aber wirklich von ganzem Herzen, dass diese Reiskornpille, die man da erfunden hat, dass du die bald kommst und dass die dann auch wirklich bei dir wirkt. Denn, ja, das hoffe ich auch. Ja, denn du kannst ja auch, wenn du diesen Traumberuf Medizin hast, den kannst du ja nur ausüben, wenn dir bis dahin in irgendeiner Weise geholfen wird. Ja. Oder? Ja, das stimmt schon. Oder wie stellst du dir das vor? Also ich kann nur arbeiten gehen, wenn auch irgendwie irgendwas erfunden wird, womit ich dann besser umgehen kann. Mhm. Also womit ich dann nach draußen gehen kann oder wenigstens ein paar Stunden irgendwas aushalte. Ich stelle mir gerade vor, wenn du am OP-Tisch stehst, da ist ja auch ein extrem starkes Licht. Das würdest du in deinem jetzigen Zustand ja wahrscheinlich gar nicht aushalten. Nee, wahrscheinlich nicht. Und auch wenn ich operiert werden sollte, muss ich das auch vorher immer den Ärzten angeben. Stimmt, genau, wenn du Patientin bist. Genau, das ja auch. Ja, weil sonst verbrennen die meine Haut. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, weil mir das noch nicht ganz klar ist. Wenn du komplett vermummt rausgehen würdest, ganz dick angezogen, ganz dicke Sonnenbrille auf und das keine mit Handschuhen, was würde dann passieren? Also wenn ich in die Sonne gehe und ich echt total vermummt bin, dann überhitze ich meine Haut und dann kriege ich trotzdem Schmerzen. Ja, so eine Andeutung hast du gerade schon gemacht. Also das ist dann die Überhitzung, die dazu führt. Ja. Also liebe Lisa, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass irgendwas dann erfunden wird oder dass dieses Reiskorn dir hilft und du deinen Weg gehen kannst. Und ich glaube, dass du eine gute Ärztin wirst mit deinem Background, deiner eigenen Erkrankung, glaube ich schon. Ja. Schön, dass du angerufen hast und dass ihr angerufen habt und alles Gute wünsche ich dir und drück dir fest die Daumen, dass es dir besser geht bald. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Übrigens am 8. April sind wir wieder da und das ist dann eine ganz besondere Woche, denn dann haben wir Jubiläumswoche. Dann wird diese Sendung 18 Jahre, endlich 18 Jahre, endlich erwachsen und dann können wir so richtig hier auf die Kacke hauen, was wir vorher nicht durften, weil wir ja noch ein bisschen minderjährig waren. Also 18 Jahre wird diese Sendung oder wird dann schon sein am 8. April, aber es ist unsere Jubiläumswoche. Wir sind da in der Nacht vom 8. auf 9. April. Elisabeth, 14 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo. Elisabeth, schön, dass du da bist. Danke. Musst du noch nicht pennen um die Zeit? Ist doch Wochenende. Ja, stimmt natürlich auch wieder. Weswegen rufst du an? Um über das Verhältnis zu meinem Vater zu sprechen. Mhm. Leben deine Eltern getrennt? Ja, sind geschieden. Seit ich 9 bin, leben getrennt, seit ich 6 bin. Und bei wem wohnst du? Ich lebe mit meinen Geschwistern bei meiner Mutter. Ja. Wie viele Geschwister gibt's denn noch? 2, die sind beide älter. Erzähl mal ein bisschen über dein Verhältnis zu dem Vater, zu deinem Papa. Nun, im Gegensatz zu meinen Geschwistern war ich ein Antibiotika-Unfall. Also meine Mutter musste Antibiotika nehmen wegen einer Zahn-OP und da bin ich entstanden. Ach so, also du warst dann in dem Sinne kein gezieltes Wunschkind. Nein, und mein Vater wollte auch unbedingt, dass meine Mutter abtreibt. Aber meine Mutter wollte das nicht. Und mein Vater hat mich auch von vornherein abgelehnt. Woher weißt du denn, dass der wollte, dass sie abtreibt? Ich habe das Stück für Stück herausgefunden durch meine Mutter und meine Schwester und Bekannte. Aber deine Mutter wollte dich dann schon, als sie denn dann schwanger meine war? Meine Mutter wollte mich unbedingt, ja. Unbedingt, ja. Und wie war das, wie hat dein Vater sich, du hast es gerade angedeutet, von Anfang an dir gegenüber verhalten? Nun, er hat mir immer deutlich gemacht, dass er mich eigentlich nie wollte. Also er hatte die Zeit für mich, für meine Geschwister mehr, aber auch nicht wirklich. Also er war entweder nicht zu Hause und wenn er zu Hause war, dann nicht gut zu uns. Die Geschwister, sagst du, sind älter. Wie viel älter sind die? 2 und 4 Jahre älter. 2 und 4 Jahre? Mhm. Hat der Vater dich auch anders behandelt als die Geschwister? Wenn es so um Strafen ging oder um Geschenke ging, hat er da Unterschiede gemacht zwischen euch dreien? Nein, eigentlich nicht. Er hat nur mit mir keine Zeit verbracht. Also gar keine, mit meinen Geschwistern schon ein bisschen mehr. War der auch schon mal heftig zu dir? Oder hat er dich geschlagen? Nein, meine Schwester hat er manchmal geschlagen. Dich nicht so? Nein. Mich wundert, dass sich das dann im Laufe der Zeit, du bist jetzt schon 14 Jahre, dass sich das nicht ein bisschen dann angenähert hat. Wie oft siehst du ihn denn heute zum Beispiel? Bis letztes Jahr im Sommer musste ich alle 2 Wochen am Wochenende zu ihm mit meinem Bruder. Du musstest dahin? Ich musste dahin. Aber wieso verlangt er das, wenn er dich eigentlich gar nicht mag? Nun, wahrscheinlich hat er versucht, dann irgendwann, als ich älter wurde, eine Beziehung aufzubauen, aber das wollte ich dann nicht mehr. Wie ist denn das dann? Hat der eine neue Frau? Nein. Der lebt allein. Aber er hat, also wir haben immer wieder mitbekommen, dass er Affären hatte und er hat auch meine Mutter betrogen, als sie noch zusammen gewohnt haben. Aber wenn du dann bei ihm bist fürs Wochenende oder so, wie ist denn das? Wie läuft denn das dann da ab für dich? Nun, meistens ist er mit der Arbeit beschäftigt und ist in seinem Laptop und mein Bruder und ich haben uns irgendwie selbst beschäftigt. Also das klingt ziemlich kühl alles, ne? Und der macht nichts mit euch, der geht nicht essen, der geht nicht irgendwie ins Kino mit euch oder macht irgend unternimmt was? Gar nichts? Eigentlich eher selten. Ich vermute dann auch, dass er nicht sehr freundlich ist zu euch beiden, wenn ihr schon da seid, oder? Naja, es hat sich ein bisschen geändert im letzten Jahr ungefähr. Da ist er auf einmal total freundlich zu mir und versucht, ganz zwanghaft eine Beziehung zu mir aufzubauen und versteht nicht, dass ich eben verletzt dadurch bin, dass er mich nie wollte, als ich kleiner war. Und er mir eben nie ein Vater war. Du hast gerade gesagt, also geschlagen und so hat er dich nie früher, als du kleiner warst. Wenn aber irgendwas schiefgelaufen ist, was hat er denn gemacht mit dir? Wie hat er dich bestraft? Man kann ja Kinder in verschiedenen Weise bestrafen. Das muss ja nicht schlagen sein und trotzdem kann das schlimm sein. Mein Vater war sehr jähzornig und immer wenn irgendeine Kleinigkeit war, also zum Beispiel hat einer von uns dreien an so einer Kerze rumgespielt, also Wachs ein bisschen verformt oder so, also keine große Sache, mussten wir mal die ganze Nacht in der Ecke stehen, also wir mussten sehr viele Stunden in der Ecke stehen. Echt? Ja, im Flur alle drei. Einfach in der Nacht in der Ecke stehen? Ja. Und ihr durftet euch nicht hinsetzen und nicht schlafen? Naja, wir haben uns dann irgendwann hingesetzt in der Nacht, klar, aber es war halt kalt und fließen und die ganze Nacht. Ist sowas öfters vorgekommen? Na, die Nacht über nicht, aber wir mussten an Nachmittagen ziemlich oft viele Stunden in der Ecke stehen. Habt ihr denn das eurer Mutter auch erzählt? Naja, die hat das mitbekommen. Also sie konnte nichts dagegen machen. Nicht im Prinzip, sie ist nicht direkt schwach. Also jetzt hat sie immer, also sie ist wesentlich stärker geworden, seit meine Eltern geschieden sind, aber sie konnte sich eben nie durchsetzen gegen meinen Vater. Nun ist es ja so, du bist jetzt 14 Jahre alt, du könntest ja auch sagen, ich gehe da gar nicht mehr hin zu ihm. Und ich muss auch nicht mehr hin seit Sommer, aber es ist ja halt geteiltes Aufenthaltsrecht und deshalb hatte ich da alle 2 Wochen zu ihm zu kommen. Und naja, im Sommer hat dann mein Vater, mein Bruder und mich für alt genug befunden, dass wir jetzt selber entscheiden können, wann wir hingehen. Und wie lange warst du jetzt schon nicht mehr da? Letztes Mal Weihnachten, also nach Weihnachten. Nach Weihnachten, also nicht Weihnachten. Nein, Weihnachtsfeiertage. Aber es macht dich, du klingst so, als würdest dich schon traurig stimmen. Deute ich das richtig? Ja, natürlich stutzt mich das. Er ist immerhin mein Vater. Nun hat er ja, du hast gerade erzählt, schon doch so Anläufe unternommen. Er wollte, hat sich ja angenähert, war freundlicher und wollte mit dir sprechen. Ja. Wie empfindest du das denn? Wirklich nur als so negativ wie gerade? Sag mal, was du da empfindest, wenn er so auf dich zugeht. Nun, er ist ein bisschen befremdlich. Ich meine, er hätte sich das doch eher überlegen können, dass er eine Beziehung zu mir will. Als ich kleiner war, 5, 6 Jahre alt, da hätte das vielleicht noch funktioniert. Aber jetzt bin ich älter. Hast du ihm das so gesagt auch? Dass ich keine Beziehung zu ihm will? Nein. Oder dass er sich das hätte früher überlegen sollen? Hast du ihm das gesagt? Nein. Nicht gesagt? Nein. Weißt du, was ich finde, Elisabeth, dass man, wenn man so ein Problem hat, und das ist ja offensichtlich ein großes Problem zwischen dir und deinem Vater und eurer Familie, dass man viel vielleicht regeln kann, indem man offen miteinander spricht. Sag ihm das doch mal. Ja, mit deinem Vater kann man nicht richtig sprechen. Versuch es doch mal. Versuch's doch mal, indem du sagst, du möchtest zu, ich merke, sag ihm doch mal so einen Satz. Ich merke, dass du eine bessere Beziehung zu mir haben möchtest, aber ich kann das aus den und den Gründen nicht oder es fällt mir so schwer. Wenn du ihm sagst, was du mir gerade erzählt hast, dass du dich so verletzt fühlst, dass das für dich eine ganz schlimme Sache ist, was ich sehr gut verstehen kann übrigens, wenn dein Vater damals die Abtreibung wollte, wenn du ihm das in Ruhe und Sachlichkeit hinlegst. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Da hast du das, reingeschrieben? Na, so ähnlich. Ich habe ihm geschrieben, dass, wie sehr er mich verletzt hat und wie ich eigentlich so meine ganze Kindheit empfunden habe. Das habe ich ihm geschrieben. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat gesagt, er hätte mich von Anfang an gewollt, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Von der Mutter? Von der Mutter? Ja. Wahrscheinlich auch daran, dass er eben zu dir nicht gerade sehr freundlich war früher oder zu euch Kindern ja generell nicht so, wie ich das höre. Der ist ja zu den anderen auch nicht gerade der tollste Vater. Nein, er war für keinen von uns ein guter Vater. Was wäre denn dein Wunschtraum? Nun, ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn er uns in Ruhe lässt. Ah. Also der Wunschtraum ist nicht, vielleicht ein gutes Verhältnis zu ihm zu bekommen, sondern der Wunschtraum ist, sich ganz von ihm zu lösen. Ja. Was meint deine Mutter? Sie hat ziemlich viel Zoff mit meinem Vater wegen Unterhalt und allem möglichen Zeug und sehr belastet. Und ich habe, also wir haben ja immer sehr mitbekommen. Also mein Vater hat meine Mutter ziemlich misshandelt, was wir mitbekommen haben. Misshandelt heißt auch geschlagen, die Mutter. Ja, und mit heißem Tee, also kochenden Tee überschüttet und so. Ach, Geschichten. Ach, das ist ja richtig kriminell, das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Hat deine Mutter ihn angezeigt? Nein. Nein. Also Elisabeth, ich merke wirklich, dass da ganz viel im Argen ist. Und wenn du jetzt mit 14 Jahren entscheidest, dass du erstmal keinen Kontakt zu ihm haben möchtest, finde ich das eine Entscheidung, die man respektieren sollte. Dann hab einfach keinen Kontakt zu ihm. Vielleicht. Naja, er kontaktiert mich ja und fragt immer wieder an, ob ich nicht mal zu ihm kommen möchte. Und dann beschwert er sich bei meiner Mutter, dass er ja nicht Bescheid weiß über unsere Noten und dass ich Tanzschule mache und beschwert sich halt, dass er nichts weiß über uns. Also du fühlst dich so ein bisschen unter Druck gesetzt, dahin zu gehen zu ihm? Ja, aber ja. Wenn du so ganz frei für dich entscheiden solltest, was würdest du machen? Ich würde nicht hingehen. Ganz eindeutig nicht hingehen. Ganz eindeutig. Finde ich eine klare Aussage. Akzeptiert deine Mutter das denn oder drängt die dich auch so ein bisschen? Na, geh doch mal hin und ist ja nicht so schlimm und so. Nein, meine Mutter respektiert das und mein Vater, der drängt halt total und macht ziemlich viel Druck. Meine Mutter respektiert das voll, dass ich mich hin will. Also Elisabeth, da bin ich auf deiner Seite. Dann finde ich auch, dass so perspektivisch sollte es so sein, dass du da nicht mehr hingehst. Wenn da aber solche komischen Sachen im Spiel sind, dass du dich da unter Druck gesetzt fühlst, da würde ich dir raten, wenn das Gespräch mit der Mutter alleine nicht ausreicht, vielleicht noch jemand anderen Neutralen hinzuzuziehen, mit dem du mal auch ausführlicher darüber reden kannst. Das war ja hier schon mal ein erster Schritt, dass du hier angerufen hast. Vielleicht gibt es da eine Beratungsstelle in eurer Umgebung, wo du mal hingehen könntest, vielleicht auch zusammen mit deiner Mutter. Weißt du, ich habe hier im Hintergrund immer eine Diplompsychologin, die hat das Gespräch auch mitgehört. Das ist heute Nacht die Magdalena. Ich schlage vor, die Magdalena ruft dich jetzt nochmal an und gibt dir mal noch so ein paar Adressen an die Hand, wo du vielleicht dann nochmal das Gespräch suchen könntest und dich genauer beraten solltest. Okay. Also von meiner Meinung, von meinem Standpunkt aus, Elisabeth, finde ich es gut, wenn du da nicht hingehst. Und wenn es irgendwie zu machen geht, geh nicht hin. Ich glaube, es tut dir wirklich besser, nach dem, was da geschehen ist. Vielleicht ist es in 3, 4, 5 Jahren anders, aber jetzt willst du deine Ruhe haben. Das habe ich schon verstanden. Mhm. Mhm. So, meine Liebe, so machen wir es jetzt. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Und alles Weitere besprecht ihr dann im Hintergrund. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 31 haben wir. Und das ist genau Mark-Zeit. Mark ist 20. Guten Morgen, Mark. Ja, guten Morgen. Hallo, Mark. Ja. Und was geht's bei dir, Mark? Ja, bei mir geht es um eine bestimmte Krankheit. Und zwar habe ich die Kälteallergie. Kälteallergie? Ja, das ist wirklich eine, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine seltene Krankheit ist, aber das ist eine Allergie, die wirklich der genaue Gegenteil der Sonnenallergie ist eigentlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade von der Sonnenallergie gehört, wo die Lisa sehr drunter leidet und du hast eine Kälteallergie. Beschreib mal genau. Beschreib mal, was das ist. Ja, ich habe genau den Gegenteil. Das ist wirklich, ich muss mal die Vorgeschichte erzählen. Ich war zum 13 und wir waren in einem Familienurlaub. Mhm. Und dann bin ich schwimmen gegangen und als ich aus dem Wasser rausgegangen bin, war meine Haut komplett rot und mit Quaddeln bedeckt. Im Sommer schwimmen? Ja, im Sommer schwimmen, genau. Und mir ist dann aufgefallen, ja, das ist echt merkwürdig und es juckt vor allem sehr stark. Und es ist wirklich so ein Gefühl, als würde die Haut reißen. War das in einem Freibad oder in einem See oder Meer? Nee, ja, es war in einem Meer. Es war relativ kühl und ich wusste das damals nicht. Mhm. Und ja, das hat dann mit 13 angefangen und ich wusste auch nicht, was es war, wie ich da vorgehen sollte. Mhm. Und dann hat sich das einfach so in die Länge gezogen, bis ich dann nochmal schwimmen gegangen bin, weil ich war damals in einem Schwimmverein. Mhm. Und dann bin ich wieder nochmal ins Wasser gesprungen und hatte wieder, als ich rausgekommen bin, diese Quaddel. Wie lange haben die dann angehalten, nachdem du rausgegangen bist? Ja, es ist immer unterschiedlich, weil manchmal... Das ist immer unterschiedlich. Manchmal halten die so 5 Minuten. Ja, es hängt immer davon ab, wie warm ich mich halte. Wenn ich mich danach wirklich warm halte, dann sind die auch so in 10 Minuten wieder weg. Nur haben wir ja gerade 15 Minuten. Ja, nur haben wir. Bezieht sich das denn nur auf Wasser oder auch auf Luft? Nein, also generell Kälte, also Luft, ja. Wasser, alles. Also Wasser verstärkt das, weil natürlich der ganze Körper dann beeinflusst ist. Genau. Aber Luft, es ist auch bei Luft, ja. So, nun haben wir ja gerade einen sehr kalten und langen Winter hinter uns, weil wir stecken sogar noch mittendrin. Es ist im Moment sehr, sehr kalt draußen. Als ich hier gerade ins Studio gekommen bin, ist es richtig winterlich kalt. Mhm. Wie erlebst du das denn, so einen kalten Winter? Also, es ist immer wirklich sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel vor 7 Jahren, als es angefangen hat, da war es besonders schlimm, weil ich keine Tabletten hatte. Ich hatte wirklich keine Hilfsmittel, weil es war wirklich eine Überraschung. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Der hat gesagt, ich sollte direkt in die Uniklinik in Köln gehen. Mhm. Und dann bin ich auch hingegangen und da wurde wirklich rumexperimentiert an mir. Also ich habe viele Tests bekommen gegen alle Allergien, damit wirklich alles ausgeschlossen wurde. Weil die nicht direkt wussten, was los ist. Ja, genau. Mhm. Und dann wurde natürlich dieser Test gemacht. Also es wurde ein Eiswürfel auf die Haut gelegt und ja, dann hatte ich die Quaddel. Mhm. Und da hat mir der Arzt gesagt, das ist eine Kälteallergie. Und als ich ihn gefragt habe, ja, und wie kann man das heilen oder wie kann man das behandeln, er hat gesagt, ja, das kann man nicht behandeln. Das haben sie, ja, halt, da kam natürlich so ein recht lustiger Satz, ja, bis sie sterben, dann, ja, super. Dann geht das weg. Ja, ja, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Bis sie sterben, geht's noch weg. Lisa hat vorhin gesagt, bei der Lichtallergie, das ist ein Gendefekt. Ist das bei dir etwas Ähnliches? Man weiß es nicht. Also ich habe wirklich in vielen Foren gelesen, also Ärzte sagen, es kann wirklich bakteriell sein. Vielleicht ist es auch genetisch. Mhm. Und ja, man weiß wirklich nicht, es war meine, was es ist. Meine Frage vorhin aber gewesen, wie du in so einem langen Winter mit der Situation umgehst. Wenn der Winter, diesmal war der besonders lange, also geholfen hat vor allem, sag ich mal, die Abhärtung. Also natürlich kann ich Tabletten nehmen. Also es gibt so später wurde mir gesagt, ja, man kann Antihistaminika nehmen und die helfen dann sehr bei so bei einem recht starken Wind, recht kalten Winter. Ja, aber mal ganz klar, also kannst du rausgehen, wenn es kalt ist? Ja, ich kann rausgehen, ja. Wie musst du dich anziehen, wenn du rausgehst? Eigentlich warm, auf jeden Fall sehr warm. Muss das Gesicht auch komplett verhüllt sein? Wenn ich die Tabletten nicht genommen habe, dann ja. Ah, also diese Tabletten, die du da bekommst, die helfen schon erheblich. Ja, die helfen erheblich. Bei welcher Temperatur wird's denn ganz heikel und bei welcher Temperatur fühlst du dich so richtig wohl? Also wann wird's heikel? Bei welcher Kühlheit? Jetzt nach der Abhärtung fängt das bei mir schon so bei 10 Grad an. Aber damals war da, nicht bei 10, Entschuldigung, bei minus 5 Grad. Also schon so bei recht kühlen Temperaturen. Ja. Damals, als ich jung war, also 15, da fing das schon bei 10, 15 Grad an. Und da war es echt kompliziert, Was heißt denn Abhärtung? Abhärtung, ja, die Ärzte haben mir empfohlen, wirklich zum Beispiel kalte Duschen zu nehmen, damit der Körper sich... Ach du je, das ist doch die Hölle. Ja, ab und zu mal morgens, damit der Körper sich wirklich an die Kälte gewöhnt. Das ist wie eine Hyposensibilisierung, so kann man das vergleichen. Und das hat also in der Tat etwas funktioniert? Ja, das hat ein bisschen funktioniert, ja. Also jetzt habe ich das stark runtergedrosselt. Mhm. Wobei ja, eine kalte Dusche wahrscheinlich für dich dann mit großer Angst verbunden ist und mit großem Widerwillen. Ja, das stimmt. Vor allem, da ich sehr ungern kalt dusche, ja, aber. Ab welcher Temperatur ab welcher Temperatur fühlst du dich so richtig wohl? Zimmertemperatur eigentlich 20 Grad. Also 18. Das ist wirklich ideal, ja. Ja. Das heißt, du müsstest auswandern, ne? Du müsstest irgendwo hin nach Florida oder irgendwo, wo es immer warm ist. Ja, das war meine Idee, aber jetzt klappt das auch hier in Deutschland. Ich mir darüber nachdenken. Ich merke schon, du hast dich in gewisser Weise damit arrangiert und kannst, wenn man das vielleicht mit Lisa vergleicht, mit der Lichtallergie, kannst du eher ein normales Leben leben als Lisa. Ja, aber es gab wirklich schlimme Momente, also vielleicht kann ich dir einen Vorfall erzählen. Gerne, ja. Ja, das war so, ich hatte damals, ist jetzt nicht mit der Allergie verbunden, hatte ich starkes Nasenbluten und musste mal ins Krankenhaus. Deswegen. Und ich habe den Ärzten gesagt, ich habe eine Kälteallergie und die sollen bitte darauf Rücksicht nehmen. Und die Ärzte haben es leider vergessen und dann habe ich eine kalte Infusion bekommen. Eine kalte Infusion, ja. In meinen rechten Arm habe ich das bekommen und dann ist meine ganze rechte Brust angeschwollen. Das waren höllische Schmerzen. Ich stutze gerade über den Begriff kalte Infusion. Ist eine Infusion eigentlich immer kalt oder hast du eine besonders kalte gekriegt wegen der... Ja, sie war einfach kalt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die aus dem Kühlschrank genommen haben, aber die haben mir wirklich eine kalte Flüssigkeit, Wahrscheinlich eine Infusion gegeben. Die Gesunden, denen wird das nichts ausmachen und du hast dann gleich extrem reagiert darauf. Ja, und dann, das waren wirklich höllische Schmerzen, weil das hat sich dann über den ganzen Körper fortgesetzt, bis es an die Brust kam und das war, ja. Du nimmst Medikamente ein, diese Tabletten, von denen du gerade gesprochen hast, wie viel musst du da pro Tag einnehmen? Also, zurzeit kann ich eigentlich auch eine Tablette nehmen. Dann hilft mir die Tablette über den ganzen Tag hinaus. Damals musste ich mehr nehmen. Also da musste ich täglich drei nehmen. Und ich gehe mir davon aus, wenn es dann jetzt warm wird und Frühjahr wird und so, dann ist erstmal wieder gut. Ja, die Tabletten auch nicht nehmen, nein. Was ist für dich jetzt, du bist 20 Jahre alt und hast das nun schon 7 Jahre ungefähr, was ist für dich das Belastendste an dieser Erkrankung? Jetzt kann ich das gut managen, aber so damals war das wirklich, ich musste alles einplanen. Zum Beispiel, ich gehe schwimmen, ich brauche eine Tablette. Ich gehe mit Freunden feiern, ich brauche eine Tablette. Ja. Oder ich treffe mich irgendwo oder wir machen Sport, da muss ich mich wärmer anziehen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Oder ich will Eis essen. Ja, das muss ich dann auch noch mit einkalkulieren. Ja, das ist auch noch eine interessante Frage. Wie ist es, wenn du kalte Sachen isst? Das macht auch Erstickungsgefahr. Erstickungsgefahr? Ja, weil dann schwillt mein Hals und ich kann ersticken. Ach du. Ja. Das heißt, so ein leckeres Eis, worüber wir uns alle so freuen, vielleicht wenn es jetzt Frühling wird, kannst du vergessen. Ja, damals konnte ich es vergessen, jetzt geht das. Ach, jetzt geht das, mit den Tabletten geht das? Ja. Ah, ja. Ja, jetzt geht das auch mit der Abhärtung, mit den Tabletten, jetzt kann ich das auch gut managen. Musst du aber schon wirklich sehr aufpassen, wenn du mal vergessen hast, so ein Ding zu nehmen. Zum Beispiel im Sommer nimmst du die Tabletten nicht und willst dir lecker Eis essen und Cola mit Eis, dann war es das. Ja, dann war es das. Also das war auch so damals, als ich noch im Schwimmverein war und ich davon nichts wusste. Ich war wirklich dauerhaft in Lebensgefahr und ich wusste das nicht. Weil wenn ich ins Wasser springe, könnte ich auch einen Schock bekommen. Verstehe. Und das haben mir die Ärzte dann später gesagt. Und dann dachte ich, oh, okay, ja, da habe ich aber wirklich mit Feuer gespielt. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Und ich merke, dass du dich da gut reingedacht hast und mit arrangiert hast. Ja, aber nach 7 Jahren muss man sich wirklich daran gewöhnen, weil wenn man sich nicht daran gewöhnt, dann kann man nicht leben. Das stimmt. Das geht dann nicht. So, und es gibt, wie groß ist die Hoffnung, dass sich das vielleicht nochmal reguliert oder dass das ganz aufhört? Also, so Durchschnittszeit, haben mir die Ärzte gesagt. die Dauer, das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber laut den Studien ist es so, 5 bis 10 Jahre kann das andauern. Ah. Es kann, aber es kann auch nicht weggehen. Das ist wirklich eine 50-50-Chance. So wie der Arzt damals gesagt hat, bist du ja, im Tod. Ja, bevor sie sterben, geht's weg. Genau, ja, das so. Aber der wusste ja, das nicht so war eine Aussage. Ja, Marc, vielen Dank für deinen Anruf und für das du uns davon erzählt hast. Ich glaube, sowas, diese Erkrankung haben wir in dieser Sendung noch nicht thematisiert. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, deswegen habe ich angerufen. Genau, ja. Ja, ich habe mich erstmal geweigert, aber dann habe ich es heute doch gemacht. Einfach mal. Vielleicht, ja, du hast vielleicht gibt es da draußen doch noch Menschen, die das auch haben. Wahrscheinlich sogar. Wenn viele Dinge, von denen man so denkt, die sind selten, dann haben das doch relativ viele Menschen. Auf jeden Fall hast du jetzt etwas aufgeklärt und hast das toll erzählt, finde ich. Ja, danke schön, Domian. Das Lustige ist natürlich immer, wie die Menschen reagieren. Die reagieren immer genauso wie du. Halt, ja, eine Kälteallergie, ach komm, du lügst mich doch jetzt an, ich habe auch eine Schlafallergie oder so. Nein, ich hab's ja schon gleich geglaubt am Anfang, ich fand's nur ungewöhnlich, ich hatte das so in der Art auch nicht gehört. Ja, wirklich sehr ungewöhnlich, ich dachte ich auch damals. Lieber Marc, vielen Dank für den Anruf und alles Gute und hoffentlich verlierst du die Erkrankung, das wünsche ich dir von Herzen. Ja, vielen Dank, Domian. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Und es geht schon gleich weiter mit der Petra und die Petra ist 56, guten Morgen Petra. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Petra. Um was geht es bei dir? Ja, Domian, ich habe ein großes Problem mit meinem Ehemann. Mhm. Ja. Erzähl mal. Ich glaube, wenn ich das jetzt sage, fühlen sich viele Frauen angesprochen, weil ich bin seit fast 7 Jahren verheiratet, meinen Mann in zweiter Ehe kennengelernt. Ja. Mein Mann war auch schon mal verheiratet. Es war zum Anfang alles wunderschön, als wir uns kennenlernten. Und seit 5 Jahren, es nimmt immer mehr alles ab. Er nimmt mich eigentlich gar nicht mehr wahr. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und er entwickelt sich immer mehr zu Macho. Ich schon seit 5 Jahren. Das heißt, ihr wart gerade mal 2 Jahre relativ glücklich. Ja, und genau. Und dann ging es bergab. Ja. Genau. Er entwickelt sich zum Macho. Du hast nichts mehr zu sagen. Er kümmert sich nicht um dich. Was macht er denn so im Leben? Er geht arbeiten. Was arbeitet er? Er sucht nach Munition. Er sucht nach Munition? Ja, gut. Das ist sicherlich kein einfacher Job. Ach so, er ist so Minensucher oder sowas. Ja, sowas. Genau. In Deutschland? Nee. Ja, in Deutschland. Ach so, ja. Jemand, der so Bomben entschärft? Ja, entschärfen nicht. Entschärfen zum Glück nicht, nur suchen. Ja. Und wo sucht er das? In Brandenburg, eigentlich in ganz Deutschland. Das ist eine Art Kampfmittelräumdienst, ne? Kampfmittelbeseitigungsdienst. Ah, genau, ja. Das ist ein harter Job. Wie bitte? Das ist ein harter Job, glaube ich, oder? Das ist ein harter Job, ja. Das heißt, er schwebt immer in Lebensgefahr, kann man das sagen? Das kann man absolut so sagen, ja. Denn er könnte ja immer auf eine Mine rauftreten. Ja, er könnte nicht nur auf eine Mine rauftreten, sondern das ist so, auch das, was er aus der Erde buddelt, weiß er vorher nicht genau, was er da ausbuddelt, ne? Macht er das alleine? Nein. Eine Gruppe, ein Trupp ist das? Das ist ein ganzer Trupp, ja. Mhm. Genau. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass wir in Deutschland nach so vielen Jahren nach dem Krieg das immer noch brauchen. Dass es das hier, dass es notwendig ist. Ich glaube, in Brandenburg liegt es an den Russen, ne? Die da waren. Nicht nur an den Russen, nein. Nee. Und das ist nicht nur in Brandenburg, das ist in ganz Deutschland. Sicherlich Berlin, Brandenburg, Dresden, Oranienburg und so. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da eigentlich alles noch unter der Wahnsinn. Erde liegt. Ja, ich bin auch immer ganz erstaunt hier in Köln, wenn nun schon wieder eine Kriegerbombe irgendwo gefunden wird bei einem Neubau und die dann entschärft werden muss. Ja gut, aber da wird immer so viel Aufhebens drum gemacht und wenn ich höre, was mein Mann da jeden Tag eigentlich in der Erde findet, das ist eigentlich schon krass. Kann das denn sein, dass dieser sehr, sehr belastende und für ihn stressende Job eine Auswirkung eben auch auf eure Ehe hat? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Bist du sicher? Nein. Da bin ich mir sehr sicher. Weil ich weiß, mein Mann liebt seinen Job über alles. Wir haben uns so kennengelernt. Für mich war es zum Anfang sehr schwer, mit dem Job klarzukommen. Das glaube ich. Ja, weil ich weiß eben, wie gesagt, setzt eigentlich nicht jede Stunde, sondern jede Sekunde sein Leben aufs Spiel. Ist denn da mit den anderen Kollegen schon mal was passiert? Wie bitte? Ist denn mit den bei seinen Kollegen schon mal was Schlimmes passiert? Oh ja. Ja. Ja. Ja. Wie viele es gab Jahre? Auch schon Tote, ja. Es gab schon Tote. Und wie viele Jahre macht dein Mann das insgesamt schon? Über 10 Jahre, 13 Jahre ungefähr jetzt. Mhm. Dennoch, du bist ganz sicher, dass dieser Psychostress, dem er ausgesetzt ist, nicht doch irgendwie latent, dass er es mit nach Hause nimmt? Nein. Das ist auch komischerweise eine Sache, worüber wir reden können. Naja. Mhm. Ja, da können wir wirklich drüber reden. Das heißt, über euch könnt ihr nicht reden, über eure Beziehung? Nein, überhaupt nicht. Wie reagiert ihr denn, wenn du ihn ansprichst und sagst, das und das stört mich? Gar nicht. Gar nicht. Da reagiert er gar nicht. Wie nein. Gar nicht? Er schweigt. Wenn du sagst, du bist machohaft und du bestimmst mein Leben. Und nein, das würde ich auch so würde ich das nie sagen. Warum nicht? Nein, so würde ich das nie sagen. Ich versuche wirklich, wir waren die ersten 2 Jahre, ich meine, wir waren beide schon mal verheiratet. Mhm. Ja? Und wir haben uns beide gefunden im Alter von 47 Jahren. Mhm. Und das war so wunderschön für uns beide, dass wir in dem Alter noch eine neue Liebe erleben konnten, das wird nicht jedem zuteil. Mhm. Ja, ich war zum Beispiel 16 Jahre alleine mit meinen Kindern, mhm. Er war 6 Jahre alleine, gut, und dass okay. Wir uns dann in dem Alter noch gefunden haben und okay, Anfang war es wirklich alles wunderschön. Genau, das ist die schöne Seite, aber du bist ja mittlerweile sehr kritisch der ganzen Sache gegenüber. Ja, absolut. Ja. Wie ist denn das, hat er so einen normalen 8-Stunden-Dienst? Ja, 8 bis 10 Stunden Dienst. Ist unterschiedlich. Manchmal von Montag bis Donnerstag und dann 10 Stunden oder von Montag bis Freitag und dann 8 Stunden Dienst. So, wenn er dann Freizeit hat und nach Hause kommt, wie läuft das bei euch ab? Ich glaube, wir bringen da ein bisschen was durcheinander, weil ich würde das absolut nicht an seiner Arbeit festmachen. Es ist so, ich weiß, er hat einen furchtbar schwierigen Job. Nee, die Frage war jetzt, was dann danach passiert? Was macht er, wenn er zu Hause ist? Was macht ihr, wenn er dann frei hat? Ich habe das Essen fertig, wir essen dann zusammen. Mhm. Und dann meistens läuft irgendeine Sportsendung. Das Schlimmste für mich ist, dass wir nicht miteinander reden. Hm. Schlaft ihr noch miteinander? Ja. Das schon? Ja, das schon, ja. Regelmäßig? Ja, aber halt immer weniger, ne? Wie ist das für dich denn, wenn ihr miteinander schlaft? Furchtbar. Furchtbar? Ja. Warum? Weil ich das zum Anfang so wunderschön fand. Dass wir uns in dem Alter noch zusammengefunden haben, mhm. Und er hat mir das oft genug gesagt, wie schön es doch ist, dass man in unserem Alter auch noch so viel Spaß und Freude am Sex haben kann. Und warum ist es jetzt furchtbar? Weil er das nur noch bestimmt. Wie meinst du das mit bestimmt? Er legt das fest. Er sagt jetzt also heute machen wir das jetzt. Das und das wird auch angekündigt. Ja, es wird sogar vorher gesagt. Ja, das wird vorher gesagt. Das war nicht wie in den ersten zwei Jahren, dass wir aufeinander zugegangen sind. Aus irgendeiner Situation heraus. Wie sagt man denn das? Sagt er das beim Abendbrot? Oder wie sagt man das? Nee, man geht ins Badezimmer und kommt raus und sagt, ich habe mich jetzt gewaschen, wollen wir jetzt. Und dann machst du mit. Ja, was bleibt mir denn anders? Ich finde es furchtbar. Obwohl du eigentlich gar nicht willst. Nein, ich möchte schon, aber nicht so. Hm. Fühlst du dich von ihm noch geliebt? Ja, doch. Woran merkst du das? Doch, ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß auch, dass er mich über alles liebt. Aber warum ist er dann so komisch? Wie bitte? Warum ist er dann so seltsam? Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht zuordnen. Woran merkst du, dass er dich noch liebt? Dass er eigentlich alles für mich tut. Aber eigentlich hast du gerade genau das Gegenteil gesagt. Ja. Dass er dich bestimmt, dass er machohaft ist, dass er dir den Sex vorschreibt. Ja, ist er. Der klingt, ich habe bisher eigentlich noch nichts Nettes gehört. Nur früher, okay, aber das ist jetzt Vergangenheit. Ja, und weißt du was, für mich das ganz furchtbar Schlimme ist? Mhm. Ich bin in die Ehe gekommen mit 3 Kindern. Mhm. Die waren natürlich schon groß, die waren schon erwachsen. Ja. Die hat er auch angenommen und alles drum und dran. Und er würde mich eigentlich, habe ich so den Eindruck, gerne wegschließen. Wegschließen? Ja. Warum? Ja, wenn meine Kinder kommen, meine Kinder sind so herzlich zu ihm. Ja. Meine ganze Familie, meine Schwester, mein Bruder, die sind alle so herzlich zu ihm. Aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass er eigentlich nur mit mir alleine sein möchte. Wenn Freunde oder Bekannte kommen, dann kapselt er sich vollkommen ab. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ach so, die Kinder sind herzlich zu ihm, er ist aber nicht herzlich zu den Kindern. Nein, überhaupt nicht. Im Prinzip ist jeder fremde Mensch, der zu euch nach Hause kommt, für ihn Fremdkörper. Ja. Aber wenn er mit dir alleine ist, ist er zu dir ja auch nicht herzlich und freundlich. Nein, das stimmt, ja. Das ist doch alles absurd. Ja. Da stimmt doch was nicht mit dem Kerl. Ich sag's jetzt mal so. Ja, ich weiß das nicht, was damit nicht stimmt. Weißt du was, ich glaube, dass du zu wenig redest. Und dass du zu wenig operierst. Reden tun wir gar nicht. Ja, aber dass du zu wenig auf den Tisch haust. Du bist zu nett. Du bist so gerührt, weil ihr damals die Liebe gefunden habt und das war ja auch eine tolle Erfahrung. Ja. Aber Petra, auch wenn das damals eine tolle Sache war und wunderbar, dass ihr das erlebt habt, darauf kann man sich nicht ausruhen. Ist ja richtig, aber ich glaube, Domian, wenn man jemanden mit 47 Jahren kennenlernt, ja, in zweiter Ehe, ja, ich glaube, dann macht man so viel Abstriche und freut sich ganz einfach darüber, dass man nochmal eine Liebe gefunden ja, hat. Ja, aber doch nicht, wenn man glücklich sein kann. Ja, du bist aber nicht mehr glücklich. Nein, bin ich nicht. So. Und finde ich auch, gebe ich dir recht, dass man da sehr glücklich sein muss. Das ist etwas Wunderbares. Aber diese Liebe, entweder existiert diese Liebe nicht mehr oder sie ist vollkommen degeneriert. Und das hat eine Ursache. Irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Entweder liegt es an eurer Beziehung oder er trägt irgendein großes Problem mit sich herum, was er selbst vielleicht gar nicht weiß oder verdrängt. Ich weiß, dass er in seiner ersten Ehe schon ganz große Probleme gehabt hat. So, und deswegen appelliere ich wirklich an dich, Petra. Mhm. Da offensiver, das ist dein gutes Recht. Das ist dein gutes Recht als Ehefrau, dass du da offensiver auftrittst und ihm das klar sagst, dass du so nicht leben kannst, wie das jetzt im Moment läuft. Ja. Und dass du eine Stellungnahme von ihm verlangst. Und wenn er das nicht weiß, was mit ihm los ist, dann soll er in eine Therapie oder zu einem Arzt gehen. Mhm. Er soll ein Signal setzen, dass ihm etwas gelegen ist an eurer Beziehung. Das ist doch ein totes Leben, was du da führst. Ja, ist richtig. Aber das würde er nie machen, Domian. Ja, aber wo ist denn dann noch der Respekt oder die Achtung vor seiner Ehefrau? Wenn du ihm das wirklich so mit aller Klarheit hinlegst, dann muss ihm ja wiederum bewusst werden, wie sehr du leidest. Und als liebender Mensch, so er dich denn noch lieben sollte, muss er doch wachgerüttelt werden, dann, dass irgendwas geschehen muss. Domian, wenn er schon nicht mal über die kleinsten Kleinigkeiten versucht, mir zu reden. Deswegen musst du härter auftreten. Ja. Vielleicht auch drohen mit einer Konsequenz. Habe ich schon gemacht. Ja, dann musst du irgendwann auch Konsequenzen ziehen. Du bist jetzt 56. Willst du die nächsten 30 Jahre so leben? Ich glaube nicht. Nee. Nein, absolut nicht. Siehst du, ganz klar, nein, hast du gesagt. Ja, absolut, ja. So Peter, will ich nicht weiterleben. Ich merke, dass du da noch doch relativ zögerlich bist. Wenn du... Wenn er vielleicht nicht dazu zu bewegen ist, auch zu einer Eheberatung zu gehen, so scheint er mir ja, dass er das gar nicht mitmacht, dann geh du alleine nochmal zu einer Beratung. Unser Gespräch war vielleicht der erste Schritt. Du musst da du musst gerade und klarer ihm gegenüberstehen und deine Rechte einfordern. Es ist dein Leben, deine Zeit, die vergeht, Mensch. Du wirst auch nicht jünger. Nee, das ist richtig. So. Nee, das stimmt. So, Peter, jetzt möchte ich, dass die Magdalena dich mal anruft, meine Psychologin, die gibt ja noch die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand. Kannst du ja für dich überlegen, ob du das dann in Anspruch nimmst. Würde ich gerne. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf. Ich wünsche dir wirklich viel Glück und viel Durchstehkraft auch und alles Gute von Herzen. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, Petra. Tschüss. Mach weiter so. Früher habe ich mit meinem Mann deine Sendung zusammen geguckt. Ja, schade. Ja. Das geht nicht mehr. Nein, aber es ist eine tolle Sendung. Ich danke dir vielmals. Und wie vielen Menschen du schon hier geholfen hast. Wirklich. Vielen Dank. Und wir melden uns gleich bei dir. Danke sehr. Tschüss. Danke, tschüss. So, Nadine, 34, guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Nadine. Nadine, um was geht's denn bei dir? Hauptsächlich um meine Tochter, die ist 5 Jahre alt und bei ihr ist mal der Begriff selektiver Mutismus gefallen. Erklärst du uns, was das bedeutet? Das heißt, dass sie in bestimmten Situationen einfach nicht sprechen kann. Das äußert sich zum Beispiel darin, als sie noch klein war, wenn sie sich zum Beispiel wehgetan hat oder irgendwas nicht gepasst hat, dann hat sie halt nicht gesprochen. Und auch nicht geweint? Als, nein, nee. Dicht gemacht. Einfach, als wäre sie nicht da, nicht anwesend. Ja. Und das erste halbe Jahr im Kindergarten hat sie auch kein einziges Wort gesprochen, mit niemandem. Also selbst wenn sie Durst hatte oder irgendwas, nichts. Und jetzt ist es halt so, dass sie eigentlich eingeschult werden müsste. Und keiner jetzt die Entscheidung treffen möchte, ob sie nun schulfähig ist oder nicht. Und, ja. Und du bist auch ganz unsicher? Ja. Und hast du dich immer mit einem Psychologen darüber unterhalten oder mit einem Arzt? Wir waren mit ihr schon bei sämtlichen Förderstellen und wurden von einer zur nächsten geschickt im Prinzip. Die haben es auch mit Klickertraining versucht, mit einem Hund. Also das fand ich dann schon gar nicht mehr toll. Was ist das, Klickertraining mit einem Hund? Was ist das? Das heißt, wenn sie dann mal Augenkontakt aufgenommen hat mit irgendeiner Frau, die halt versucht hat, an sie ranzukommen, Kontakt aufzunehmen, dann wurde geklickert. Ach so, zur Belohnung. Wie mit einem Hund? So, ja. So meinst du? Ach so, ich habe verstanden, mit einem Hund. Ah ja. Nein. Wie mit einem Hund, ja. Aber es kommt halt keiner an sie ran. Und jetzt möchte irgendwie keiner, weder das Schulamt noch sonst irgendeiner, die Entscheidung treffen, ob sie nun schulfähig ist oder nicht. Und das ist ja nicht mehr lange. Diese Diagnose hat ja irgendjemand mal gestellt. Ja, genau. Das war diese Förderstelle, die auch das mit dem Klickertraining versucht haben. Sind wir denn da sicher, ob die Diagnose überhaupt stimmt? Ich weiß es nicht. Wäre es nicht klug, wenn du gezielt einen Kinderpsychologen, Kinderpsychiater aufsuchen würdest? Ja, das wäre vielleicht mal besser, ja. Ich wäre da vorsichtig, wenn irgendeine Beratungsstelle oder Stelle, der mal sowas gesagt hat, dann ist das, hast du mal ein bisschen nachgeschaut, ist das ein definiertes Krankheitsbild? Ja, ist es. Und das würde auch so passen auf ihr Verhalten. Also zu Hause ist sie absolut lebhaft und normal, sage ich mal. Übersprudelnd sogar. Und nach außen, in der Außenwelt ist sie total eingeschüchtert. Und ich würde jetzt so spontan sagen, sie ist erst 5 Jahre alt. Lieber ein Jahr noch ein Jahr warten, als irgendetwas überstürzen. Ja. Was sagt sie denn? Du hast sie sicher auch gefragt, ne? Möchtest du zur Schule gehen? Nein, möchte sie nicht. Aber wenn ich sie jeden Morgen in den Kindergarten bringe, weint sie herzerreißend, weil sie da auch nicht hin möchte. Ach, trotz der Gewöhnung möchte sie da nicht hin? Ja, und sie ist da jetzt schon fast 4 Jahre. Gibt es denn dieses, also manchmal doch ein ähnliches Verhalten, auch wenn du alleine mit ihr bist? Ja. Ja, auch selbst wenn Verwandtschaft kommt, die sie länger nicht gesehen hat, macht sie dicht. Aber es hat immer damit zu tun, wie gut sie jemanden kennt. Ja, das auch. Allerdings, genau. Was du gerade erzählt hast mit dem Weinen, das hat sie bei dir auch gemacht, dass sie da nicht geweint hat und nicht reagiert hat, wenn sie sich wehgetan hat. Ja, das auch. Bist du alleinerziehend? Nein, verheiratet. Was sagt dein Mann? Ja, der weiß auch nicht weiter. Vor allen Dingen unsere Kinderärztin hat so die Einstellung, sie ist ein ganz normales Kind, nur schüchtern. Die Amtsärztin von der Schule sagt, nee, da stimmt irgendwas nicht, das geht so nicht, weil die konnten gar keinen Test machen. Mensch, Nadine, da müsst ihr zum Fachmann. Da würde ich mich jetzt gar nicht verlassen auf was die Kinderärztin sagt und irgendeine Stelle sagt, dann sucht euch eine Richtung. Wir können euch gleich noch behilflich sein und dir behilflich sein. Ja, sehr gerne. Vielleicht in deiner Umgebung, dass ihr da nichts falsch macht oder dass da nicht irgendwie falsche Entscheidungen getroffen werden. Ja. Nadine, das machen wir. Du legst auf und du wirst dann gleich von meiner Psychologin angerufen und alles weitere im Hintergrund. Okay, super. Alles Gute für dich und deine Kleine. Ja. Tschüss. Tschüss, ciao. So, liebe Leute, das war's für heute, für diese Woche und jetzt erstmal für 2 Wochen. Wir sind jetzt in der Osterpause. Übrigens in der Technik heute ist und war Christoph Gellert. Wir sind wieder da in der Nacht vom 8. auf 9. April. Dann geht's wieder ganz normal weiter. Dann die erste Sendung ist dann auch wieder gleich eine freie Themensendung. Und wie gesagt, ich habe es gerade ja schon erzählt, wir werden tatsächlich 18 Jahre alt schon. Das hätte ich niemals geglaubt damals, als wir angefangen haben, dass diese Sendung so lange da ist und dass es diese Sendung so lange gibt. Ich freue mich sehr drauf, auf diese kleine Jubiläumswoche. Mal gucken, was wir da so machen. Vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung noch verbunden. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und schöne Ostern, geruhsame Ostern oder spannende Ostern oder was immer ihr auch macht. Und freue mich dann sehr, wenn wir wieder da sind in der Nacht vom 8. April auf den 9. April. Macht's gut, bis dahin, bye bye und tschüss.